Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Darüber gibt's nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben. Und Scrooges Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will damit nicht behaupten, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was an einem Türnagel so ganz besonders tot ist. Allein das Gleichnis bewahrt die Weisheit unserer Ahnen auf, und meine unheilige Hand soll nicht daran rütteln, sonst ist's aus mit unserem Land. Man wird mir daher erlauben, mit Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel. Dies muss man begriffen haben, sonst ist nichts Wunderbares an der Geschichte, die ich erzählen will. Wenn wir nicht vollkommen überzeugt wären, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stücks gestorben ist, so wäre sein nächtliches Umherwandeln im Ostwind auf dem Wall seines Schlosses um nichts merkwürdiger, als wenn irgendein anderer Herr in mittlerem Alter nach Einbruch der Dunkelheit an irgendeinem windigen Ort, sagen wir zum Beispiel auf dem St. Paul's Kirchhof, plötzlich hervorträte, um die müde Seele seines Sohnes wachzurütteln. Scrooge ließ den Namen des alten Marley nie übermalen. Jahre nachher stand noch über der Tür des Warenhauses zu lesen Scrooge und Marley. Die Firma war als Scrooge und Marley bekannt. Leute, die im Geschäftsleben Neulinge waren, nannten Scrooge manchmal Scrooge, manchmal Marley. Er hörte auf beide Namen. Für ihn war beides dasselbe. Ein erpresserischer, blutsaugerischer, schäbiger Filz, ein raffgierig zupackender alter Sünder war er. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem der Stahl nie einen edlen Funken geschlagen hat, versteckt, verschlossen und einsam wie eine Auster. Seine innere Kälte ließ seine alten Gesichtszüge einfrieren, seine spitze Nase absterben, machte seine Wangen runzelig, seinen Gang steif, seine Augen rot und seine dünnen Lippen blau. Ja, sie brach hämisch in seiner schnarrenden Stimme durch. Raureif lag auf seinem Haupt, seinen Augenbrauen und seinem Stoppelkinn. Er trug seine Eisluft überall mit sich herum, durchkältete damit selbst in den Hundstagen sein Kontor und ließ es auch am Christfest um keinen Grad auftauen. Einmal, von allen schönen Tagen im Jahr, gerade am heiligen Abend, saß der alte Scrooge geschäftig in seiner Schreibstube. Das Wetter draußen war schneidend kalt, unfreundlich und obendrein neblig, und er konnte hören, wie im Hof draußen die Leute keuchend auf und ab gingen, mit den Händen gegen die Brust schlugen und mit den Füßen auf die Pflastersteine stampften, um sich zu erwärmen. Die Glocken der City hatten eben erst 3 Uhr geschlagen. Aber es war schon ganz dunkel. Es war den ganzen Tag über nicht hell gewesen. Und die Lichter flackerten hinter den Fenstern der benachbarten Kontore wie rote Schmutzflecken auf der zum Greifen dicken, braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch und war draußen so dicht, dass die Häuser gegenüber wie ein Spuk wirkten, obwohl der Hof zu den besonders schmalen gehörte. Wenn man sah, wie sich die trübe Wolke langsam senkte und alles verdüsterte, so hätte man glauben können, Mutter Natur wohne nebenan und braue jetzt eben in großem Stil. Die Tür zu Scrooges Kontor stand offen, damit er ein Auge auf seinen Schreiber haben könne, der in einer jämmerlichen, engen Zelle nebenan, einer Art Schacht, Briefe kopierte. Bei Scrooge brannte nur ein kümmerliches Feuer. Aber das des Schreibers war noch viel kleiner, so dass es wie eine einzige Kohle aussah. Mr. Scrooge. Was gibt's? Mit Verlaub, ich habe klamme Finger. Es ist sehr kalt. Darf ich etwas Kohlen aufschütten? Nein, ich verbiete es. Nach Büroschluss wird das Feuer weiterbrennen. Und wer wird sich dann daran wärmen? Die Akten wohl, ne? Oder der Kassenschrank? Und überhaupt, was heißt denn das? Es ist kalt. Ihnen kommt es kalt vor. Aber wer arbeitet, der friert nicht. Ich friere nicht. Ihre Verschwendungssucht ist grenzenlos. Und wer muss denn dann die Kohlen bezahlen, hä? Sie etwa? Oh, bitte. Ich dachte, verzeihen Sie. Ach, ist das eine Hundekälte heute. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Fröhliche Weihnachten. Was, Onkel? Weihnachten Unsinn? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das meinst du doch wohl nicht. Jawohl. Fröhliche Weihnachten. Was für ein Recht hast du auf Fröhlichkeit? Welchen Grund hast denn du zum Fröhlichsein? Hm? Du bist arm genug. Ach, welchen Grund hast du denn, verdrießlich zu sein? Du bist reich genug. Ah, was? Unsinn. Sei doch nicht so brummig, Onkel. Ja, wie soll ich denn anders sein, wenn ich zwischen lauter Narren lebe? Fröhliche Weihnachten. Für dich ist doch Weihnachten weiter nichts als der Moment, wo es heißt, Rechnungen bezahlen, ohne dass Geld da ist. Der Moment, wo du wieder ein Jahr älter, aber nicht einen Deut reicher geworden bist. Der Moment, wo du deine Bücher abschließt und siehst, dass 12 Monate herum sind, die dir nichts genützt haben. Wenn ich was zu bestimmen hätte, so müsste jeder Idiot, der fröhliche Weihnachten sagt, zerhackt in seinem eigenen Weihnachtspudding gekocht werden. Ja, das würde ich bestimmen. Aber Onkel... Feiere du Weihnachten, wie du willst. Und lass mich es feiern, wie ich es will. Du feierst es ja gar nicht. So, lass mich endlich damit unbehelligt. Möge es dir viel Gutes bringen. So viel Gutes, wie es dir schon gebracht hat. Ja, ich habe sicherlich schon manches Gute an mir vorübergehen lassen, ohne es mir zunutze zu machen. Aber das Gute, was die Weihnachtszeit bedeutet, habe ich doch immer zu erkennen gewusst. Und als den Zeitpunkt im ganzen Jahr betrachtet, wo alle Menschen, wie in Übereinstimmung, ihre Herzen weit öffnen und ihre Mitmenschen als Brüder und Schwestern betrachten und sich bemühen, freundlich und gut und barmherzig zu sein. Ja. Und darum, Onkel, wenngleich ich auch nie Gold oder Goldeswert um die Weihnachtszeit bekommen habe, glaube ich doch, dass mir das Christfest Gutes getan hat und auch ferner Gutes tun wird. Ja. Und darum danke ich Gott für das Christfest. Bravo! Bravo! Halten Sie Ihren Mund, Cratchit! Wenn ich noch einen Laut von Ihnen höre, so werden Sie Weihnachten dadurch feiern, dass Sie Ihre Stellung verlieren. Du hältst ja sehr schöne Reden, lieber Neffe. Es wundert mich, dass du dich nicht ins Parlament wählen lässt. Ach, sei doch nicht so ärgerlich, Onkel. Komm morgen zu uns und iss bei uns. Das wäre das Letzte, was ich täte. Und weshalb bitte? Weshalb? Warum hast du dich verheiratet? Weil ich verliebt war. Verliebt. Weihnachten feiern und sich verlieben. Also etwas Alberneres gibt's wahrhaftig nicht. Leb wohl. Ach, Onkel, du bist ja vorher auch nie zu mir gekommen. Ja. Warum gibst du es jetzt als Grund an, um nicht zu kommen? Adieu. Ich will ja nichts von dir. Ich bitte ja um nichts. Warum können wir denn nicht gut Freund miteinander sein? Adieu. Es tut mir von ganzem Herzen leid, dich so verstimmt zu finden. Soweit ich mich erinnere, haben wir nie irgendeinen Streit gehabt, zu dem ich die Veranlassung gegeben hätte. Ich habe den Versuch bei dir gemacht, weil Weihnachten ist. Und eben weil Weihnachten ist, will ich mir auch nicht die Laune verderben lassen. Also nochmals... Fröhliche Weihnachten, Onkel. Adieu. Und ein glückliches neues Jahr. Adieu. Leb wohl, Onkel. Cratchit, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen keine Kohlen auflegen. Verzeihung, Mr. Scrooge. Herein. Firma Scrooge und Marley, nicht wahr? Sie wünschen? Habe ich das Vergnügen, mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley zu sprechen? Mr. Marley, mein Teilhaber, ist seit 7 Jahren tot. Er starb genau vor 7 Jahren in der Christnacht. Ich darf sicherlich annehmen, dass der überlebende Partner ebenso freigebig ist wie der Verstorbene und... Freigebig? In diesen festlichen Tagen des Jahres, Mr. Scrooge, ist es mehr denn je wünschenswert, dass für die Armen und Notleidenden etwas geschieht. Tausende darben an dem Notwendigsten. Hunderttausende hungern und frieren. Und die Armenhäuser? Die Asyle für Obdachlose? Existieren sie nicht mehr? Die Verwaltungen tun, was nur irgend in ihrer Macht steht. Aber es bleibt so viel zu tun übrig. Herz und Gemüt sollen zur Weihnachtszeit doch auch etwas haben. Ja. Und da haben wir uns zusammengetan, um den Ärmsten der Armen wenigstens etwas Licht und Wärme gerade zum Christfest zu bringen. Wie viel darf ich für Sie in die Liste einzeichnen? Gar nichts. Ich verstehe. Sie wünschen, anonym zu bleiben. Da Sie mich fragen, was ich wünsche, so sage ich Ihnen, mein Herr, ich wünsche, dass Sie mich allein lassen. Aber... Ich begehe Weihnachten selbst nicht fröhlich. Und meine Verhältnisse erlauben mir nicht, dazu beizutragen, dass faule Menschen fröhlich werden. Ja, ich gebe den beiden erwähnten Anstalten einen jährlichen Betrag, was schon genug ist. Und die, denen es schlecht geht, die mögen sich dahin wenden. Viele können das nicht. Und viele sterben lieber, bevor sie sich zu einem solchen Schritt entschließen. Nun, wenn sie lieber sterben, so sollen sie es nur tun und damit die Zahl der Bevölkerung herabsetzen. Und übrigens, davon weiß ich nichts, mit Verlaub gesagt. Aber Sie können es doch wissen. Es ist nicht mein Geschäft. Für jeden ist es genug, wenn er sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht um andere Leute Angelegenheiten kümmert. Ich habe mit meinem Geschäft reichlich zu tun. Wünsche guten Abend. Ich bedauere unendlich. Leben Sie wohl, Mr. Scrooge. Und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Aus jeder Ecke fröhliche Weihnachten. Ja, lebe ich denn in einem Tollhaus? Ich werd dich was lehren. Aufhören! Schluss jetzt! Scher dich davon, du Lausebengel! Nicht einmal Strümpfe hat der Kerl an seinem Dreckbein. Aber singen tut er, ja, singen. O du Fröhliche, o du Selige! Cratchit, wir schließen. Ach, bitte auf ein Wort noch, Mr. Scrooge. Ich weiß schon, was kommt. Sie wollen morgen wohl den ganzen Tag frei haben, wie ich vermute, hä? Ja, wenn's dem Herrn recht ist. Recht ist es mir nicht. Und es ist auch nicht in der Ordnung. Und wenn ich Ihnen darum eine halbe Krone vom Lohn abzöge, so würden Sie sich wahrscheinlich als sehr geschädigt betrachten, wie? In Wirklichkeit aber bin ich der Geschädigte. Indem ich einen Arbeitstag bezahle, an dem nichts für mich gearbeitet wird. Es ist doch nur dies eine Mal im Jahr, Mr. Scrooge. Eine höchst lahme Entschuldigung, in jedem Jahr am 25. Dezember einen Eingriff in meine Kasse zu machen. Jedenfalls seien Sie dafür übermorgen früh desto pünktlicher. Wünsche guten Abend. Guten Abend, Mr. Scrooge. Guten Abend. Endlich einer, der nicht fröhliche Weihnachten sagt. Weihnachten. Verrückt. Weihnachten. Gegessen. Ob ich Licht mache? Ach, das kostet wieder Geld. Und doch, der Abend ist dunkler als gewöhnlich um diese Zeit. Ob ich nicht lieber die Kerze? Ach, Unsinn. Kalt ist's. Kalt. Ich glaube, mir sitzt die Influenza im Hals. Ach, Firlefanz. Verdammt, ich zittere ja. Heda, ist hier jemand? Ist da jemand? Unsinn. Das Haustor ist abgeriegelt. Wer sollte denn da eindringen? Wer ruft da? Licht! Mein Gott! Licht! Wo ist die Lampe? Licht! Licht! Licht! Ebenezer! Ebenezer! Nein! Nein! Die Lampe! Licht! Licht! Licht! Lass das! Wer ist da? Wie kommen Sie hier herein? Was wünschen Sie von mir? Sehr viel. Wer sind Sie? Frag mich, wer ich war. Nun gut, wer waren Sie denn? Sie sind ja ganz merkwürdig. Als ich lebte, war ich dein Kompagnon Jakob Marley. Also sind Sie tot, denn Marley ist tot. Er starb vor 7 Jahren. Es sind nicht alle tot, die man begrub. Wollen Sie... Können Sie sich setzen? Das kann ich. Dann bitte. Du zweifelst wohl an meinem Vorhandensein. Ja, das tue ich. Was willst du für Beweise? Du nimmst mich doch mit deinen Sinnen wahr. Das weiß ich nicht. Wie kannst du denn an deinen Sinnen zweifeln? Einfach deshalb, weil sie durch ganz geringfügige Dinge beeinflusst werden können. Die leichteste Magenverstimmung, die genügt schon. Sehen Sie diesen Zahnstocher? Ich sehe ihn. Sie schauen ihn ja gar nicht an. Ich sehe ihn dennoch. Nun also, wenn ich den jetzt hinunterschlucken wollte, so würde ich von einer Unzahl von Hirngespinsten verfolgt sein, die ich mir selbst besorgt hätte. Ist ja alles Unsinn. Nichts als Unsinn. Aber Sie könnten mich von Ihrer Existenz überzeugen, wenn Sie nicht so blechern wären, so hohl. Sie reden ja wie in einen Milchtopf hinein. Wohlan, gib acht. Gnade, Schreckgestalt, Gnade! Glaubst du nun an mich, du Mensch aus Staub, oder glaubst du nicht an mich? Oh ja, ich muss ja an dich glauben und ich will auch an dich glauben, Jakob. Aber warum gehen Geister auf Erden um und warum kommen sie zu mir? Jeder Mensch hat die Pflicht, sich im Geist mit seinen Mitmenschen nah und fern zu beschäftigen. Wenn er das nicht im Leben getan hat, so ist er verurteilt, es nach dem Tode zu tun. Sein Geist ist gezwungen, durch die Welt zu wandern und mit anzusehen, woran er nie mehr teilhaben wird. Dass ihm aber auf Erden hätte zuteil werden können und sein Lebensglück ausgemacht hätte. Weh mir Armen, dem es so ergeht. Warum bist du gefesselt? Trage die Kette, die ich mir im Leben selbst geschmiedet habe. Glied für Glied, Stück für Stück habe ich sie geschmiedet. Aus freiem Willen lud ich sie mir auf und trug sie aus freiem Willen. Vielleicht möchtest du auch erfahren, wie schwer und lang deine eigene Kette ist, Ebenezer. Vor 7 Jahren... 7 Weihnachten war sie genauso lang und schwer wie meine. Seitdem hast du noch tüchtig daran gearbeitet. Deine Kette ist sehr, sehr lang und schwer. Hörst du sie klirren? Jakob Marley, sprich doch weiter. Tröste mich, Jakob. Ich kann dich nicht trösten, Ebenezer Scrooge. Trost kann dir nur von einer anderen Macht kommen. Und andere Boten, als ich es bin, bringen den Menschen Trost. Ich kann dir auch nichts weiter sagen, wenn ich es auch möchte. Nur wenige Worte noch sind mir erlaubt. Ich darf nicht rasten und nicht ruhen. Ich darf mich nirgendwo aufhalten. Als ich lebte, verweilten meine Gedanken nur immer bei unserem Geschäft. Nie ging mein Denken und Fühlen darüber hinaus. Immer nur war es mit Geld und Geldeswert beschäftigt. Nun muss ich weite Entfernungen zurücklegen. Dann hast du doch sehr langsam reisen müssen. Seit 7 Jahren tot und 7 Jahre auf Reisen? Jawohl. Die ganzen 7 Jahre ohne Frieden, ohne Ruhe. Und mit nimmer aufhörender Reue. Reist du denn schnell, Jakob? Schnell wie der Wind oder die sausende Fahrt eines Kometen. Dann hättest du doch aber in all den Jahren eine große Strecke zurücklegen können. Oh, gefangen und gefesselt sein und nicht zu wissen, dass Arbeit über Arbeit geleistet werden muss, bevor Gutes daraus hervorspringen kann. Und nicht zu wissen, dass jeder Christenmensch, der bescheiden im kleinen Kreis Gutes wirkt, so viel des Guten tun kann, dass sein Leben kaum dazu ausreicht. Oh, weh mir, dass ich nicht bedacht habe, dass keine Reue versäumte Wohltaten noch zu vollbringen vermag. Ich habe das alles nicht bedacht. Aber Jakob, du bist doch immer ein guter Geschäftsmann gewesen. Geschäft? Mich um meine Mitmenschen zu kümmern, das wäre mein Geschäft gewesen. Barmherzigkeit und freundliche Nächstenliebe, damit hätte ich mich befassen sollen. Und zur Jahreswende? Um die Weihnachtszeit, da leide ich am meisten. Warum habe ich die Augen nicht zu meinen Mitmenschen aufgeschlagen? Warum habe ich nicht den segenbringenden Stern angesehen, der die Weisen aus dem Morgenlande zu den Wohnungen der Armen führte? Hätte ich nicht auch in armselige Hütten Licht bringen können? Aber Jakob... Hör mir zu! Meine Zeit ist gleich abgelaufen. Ja, ich will zuhören, aber sei gütig. Ich bitte dich, Jakob, errege dich nicht gar zu sehr. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich jetzt sichtbar vor dir stehe. 7 Jahre habe ich unsichtbar neben dir gestanden. Oh, mein Gott. Dass ich jetzt sichtbar vor dir stehe, ist ein schwerer Teil meiner Buße. Ich komme heute Nacht, dich zu warnen. Und dir zu sagen, dass dir noch die Möglichkeit bleibt, dem Schicksal, das mir beschieden ist, zu entgehen. Ja. Wie gesagt, einen Schimmer der Möglichkeit, einen Hoffnungsfunken bringe ich dir. Ja, du bist mir ein treuer Freund gewesen. Ich danke dir. 2 Geister werden zu dir kommen. Jakob, und das nennst du einen Hoffnungsschimmer? Gleich 2? Ja, wenn die beiden Geister nicht kommen, bleibt dir keine Hoffnung, meinem Schicksal zu entgehen. Den ersten erwarte morgen früh, wenn die Uhr 1 schlägt. Ja, geht es denn nicht, dass alle 2 zusammenkommen und ich dann damit fertig bin? Der zweite wird in der Nacht darauf um dieselbe Zeit erscheinen, wenn der Klang der letzten Mitternachtsschläge verhallt ist. Und jetzt schau mich an, denn du siehst mich nie wieder. Schau mich um deinetwillen an, damit du dich an das erinnerst, was sich zwischen uns Leb wohl, Ebenezer! Leb wohl, Ebenezer! Vergiss es nicht. Er ist fort. Ach, Gottlob, er ist fort. Wie weggeblasen. Fort durch die verriegelte Tür. Ach, Unsinn. Nein, es ist nichts. Ich dachte schon, das Gespenst hätte etwas liegen gelassen und käme zurück. Gott sei Dank, es bleibt still. Müde bin ich. Müde. So matt. Wie Blei sind meine Glieder. Oh, schlafen. Thank you. Sechs? Sieben? Acht? Neun? Zehn? Elf? Zwölf? Wie zwölf? Ich bin doch erst um 2 Uhr zu Bett gegangen. Die Uhr muss wohl nicht in Ordnung sein. Vielleicht hat sich zwischen dem Räderwerk ein Eiszapfen gebildet. 12 sollte das sein? Das ist ja gar nicht möglich. Dann müsste ich ja den ganzen Tag und bis in die nächste Nacht hineingeschlafen haben. Na, mit der Sonne kann doch auch nichts passiert sein. Das ist etwa Mittag und nicht Mitternacht schlug. Also doch Nacht. Stockdunkel draußen. Und ein widerlicher Nebel. Oder träumte ich? Ach was, Unsinn. Weiter nichts. 1/4. Halb. 3/4. Mein Gott. Also doch. Und was für ein Licht plötzlich. Grün und rot und gelb. Bitte machen Sie sich keine Umstände. Sie sind angemeldet. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Die schon lange her sind? Nein, der Weihnachten, die dir gehörten. Dein Wohl führt mich her. Sie schmeicheln mir. Wenn es dir lieber ist, so sage ich, deine Besserung führt mich her. Und füge noch hinzu, nimm dich in Acht. Steh auf und komm mit. Was, durchs Fenster? Bedenke, dass ich nur ein Mensch bin und fallen kann. Dulde nur, dass ich meine Hand auf dein Herz lege. So wirst du vor dem Fallen geschützt sein. Tritt näher. Gib Acht. So. Herrgott, wie ist mir? Die Wand öffnet sich. Mich schwindelt. Wir fliegen ja. Oh mein Gott, lass mich nicht fallen. Halt mich. Lass mich nicht fallen. Deine Lippen zittern. Warum fürchtest du dich? Wo sind wir? Weh mir, ich falle. Die Häuser stürzen auf mich zu. Da der Kirchturm. Die Brücke über den Fluss. Oh, Gott sei Dank. Hier ist die Straße. Oh, langsam. Bitte, bitte langsam. Ich werde mir sonst die Füße verstauchen. So. Nun ist gut. Ich fühle festen Boden. Das war ja eine verteufelte Luftreise. Wir sind am Ziel. Ich höre Stimmen. Es sind Menschen in der Nähe. Sieh, dort kommen einige Knaben auf schottischem Pony durch den Schnee geritten. Sie sind alle nur Schatten einst gewesener Menschen. Sie sehen uns nicht und sie hören uns nicht. Mir ist, als ob ich diese Gegend kenne. Ja, wahrhaftig. Du besinnst dich also auf diesen Weg? Und ob ich mich besinne, mit verbundenen Augen könnte ich ihn gehen. Merkwürdig, dass du in all den Jahren nicht daran gedacht hast. Doch lass uns weiterziehen. Links am Hügel der Friedhof, zur rechten die rechtste der alten Stadtmauer. Richtig. Ja, und jetzt durch den Torbogen, die Giebelhäuser am Markt. Still. Hörst du nichts? Es sind Weihnachtsglocken. Die Weihnachtsglocken, die vor langen Jahren über die Dächer dieser Stadt klangen. Besinnst du dich? 15 Jahre zähltest du damals. Ich weiß. Oh, warum quälst du mich? Deine Mutter war gestorben. Ja. Dein Vater ein Trinker, der euch schlug, wenn er vom Wirtshaus zurückkehrte. Ja. Da entflohst du von daheim. In diese Stadt. Zeig mir das Haus. Dort drüben. Gib Acht. Weißt du, wer der Knabe ist, der weinend auf seiner armseligen Bettstatt liegt? Ach ja, ich bin es. Ja, ich selbst. Oh Gott, der arme Junge. Ich wünschte wohl, aber jetzt ist es zu spät. Nun, was wünschst du denn? Ach, nichts. Nichts. Gestern Abend hatte ein Junge vor meinem Fenster ein Weihnachtslied gesungen. Dem hätte ich gern eine Kleinigkeit gegeben. Weiter war's nichts. Lass uns fortgehen von hier. Lass uns fliehen. Oh, ich ertrag den Ort nicht länger. Wenn du ein Herz hast, Geist, lass uns gehen. Bleib und höre. Lieber Bruder, mein lieber, lieber Bruder. Oh, du weinst ja. Fanny, du... Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen. Nach Hause wollte ich dich holen, lieber Bruder. Nach Hause, Fanny? Ja, nach Hause. Und für immer. Oh, Vater ist viel freundlicher, als er sonst war. Und jetzt ist es zu Hause sehr schön. Beinahe wie im Himmel. So schön ist es. Ja. Neulich, als ich zu Bett gehen wollte, sprach er so lieb und gut mit mir. Und da habe ich es gewagt und habe ihn gefragt, ob du nach Hause kommen dürftest. Und da hat er ja gesagt. Und jetzt bin ich hier. Mit dem Wagen schickt er mich, um dich abzuholen. Ist das wahr? Aber ja. Und jetzt sollst du auch nicht mehr hierher zurückkehren. Nie mehr. Und heute wollen wir alle zusammen Weihnachten feiern und so vergnügt und fröhlich sein, wie nur möglich. Fannychen, du bist ja eine richtige kleine Dame geworden. Ei wohl, schau mich nur recht an. Und denk nur, das hübsche Kleid hat mir Vater gekauft. Der Koffer des jungen Herrn Scrooge soll heruntergebracht werden. Oh, beeil dich, der Kutscher wird schon ungeduldig. So, ich bin fertig. Oh, leg deinen Schal um. Es ist sehr kalt draußen. Weihnachten daheim, Fannychen, wie ich mich freue. Ja, aber komm und mit schnell, dem Kutsche komm rasch, rasch, wir fahren nach Hause. Ja, wohin führst du mich, Geist? Wohin der Wagen rollt. Weiter, immer weiter. Meine Zeit ist gemessen, darum rasch. Still, hörst du nichts? Es sind wieder die Weihnachtsglocken. 10 Jahre später. Jetzt frage ich dich, was du hörst, oder besser, was du siehst. Nun? Einen jungen Mann sehe ich, der... Erkennst du ihn? Ich erkenne mich. Und wer ist die junge Dame, mit der du redest? Oh, mein Gott, Mary. Deine einstige Verlobte? Ja. Es macht nicht viel aus. Ihnen keinesfalls, Ebenezer. An meine Stelle ist ein anderes Idol getreten. Und wenn es die Macht hat, Ihnen die Zukunft behaglich zu gestalten, so wie ich es gerne getan hätte, so habe ich keinen Grund, mich darüber zu grämen. Und welches Idol hat Sie verdrängt? Es heißt Geld. Ja, Geld regiert die Welt. Man kann aller Not und allem Elend nur vorbeugen, wenn man Geld hat, reich ist. Reichtum ist Macht. Reichtum bedeutet Ansehen. Oh, Sie legen zu viel Wert auf das Urteil der Welt. Arm sein, das dünkt Ihnen das Schlimmste. Und darum ersticken Sie alle besseren Gefühle, alle edleren Regungen Ihres Herzens. Verdienen und immer wieder verdienen, reich und immer reicher werden, das ist Ihr Gedanke. Habe ich nicht recht? Und wenn's auch so wäre, ich bin doch darum gegen Sie nicht anders geworden. Oder doch? Unser Verlöbnis datiert noch aus der Zeit, als wir beide arm und mit unserem Los zufrieden waren. Sie sind anders geworden. Damals, als wir uns angehören wollten, waren Sie nicht so wie jetzt. Ich war ein junger, unerfahrener Mensch. Ihr Gefühl muss es Ihnen ja selbst sagen, dass Sie damals anders waren. Ich bin dieselbe geblieben. Was uns als Glück erschien, als wir ein Herz und eine Seele waren, wird uns Unglück bedeuten, nun da wir verschieden fühlen. Wie oft und wie schmerzlich ich das alles empfunden habe, kann ich nicht sagen. Nur so viel steht fest, dass ich es empfunden habe und dass ich sie freigebe. Habe ich das verlangt? In Worten nicht. Ja, womit denn? Durch ihr verändertes Wesen, durch anderes Denken, andere Empfindungen, andere Grundsätze, nach denen sie leben. Und dadurch ist meine Liebe in ihren Augen wertlos geworden. Ja, aber ich... Wenn wir uns nicht gekannt hätten, gestehen Sie es selbst, wenn wir uns vorher nicht gekannt hätten, würden Sie jetzt um mich werben? Sicherlich nicht. Sehen Sie, ich wusste und fühlte es, dass Sie nie und nimmer jetzt noch ein armes Mädchen zum Weibe begehren würden. Und wenn Sie es wirklich in einer Aufwallung des Gefühls täten, so würden Sie es bitter bereuen. Denn Sie schätzen alles nur nach Geld und Geldeswert ab. Aber ich muss Ihnen... Darum gebe ich Ihnen das Wort zurück. Freiwillig und um der Liebe willen, die ich einst für Sie empfunden. Aber ich bitte Sie... Vielleicht wird Ihnen das schmerzlich sein. Zunächst vielleicht, aber der Schmerz wird rasch vergehen. Und wenn Ihre Erinnerung an diese Zeit zurückkehrt, so werden Sie froh sein, dass alles vorüber ist. Möge es Ihnen im Leben, dass Sie sich selbst bereiten, recht gut ergehen. Mary. Adieu, mein Herr. Dass das alles Schatten sind, die der Vergangenheit angehören? Dass sie so sind, wie du sie siehst, dafür kannst du mir doch keine Schuld beimessen. Ach, bring mich fort. Ich ertrag's nicht länger. Das Glück kommt dir zu Hilfe. Meine Zeit ist um. Leb wohl, doch hüte dein Herz. Was? Schon 1 Uhr? Unausstehlich seid ihr Geister. Doch das Schrecklichste vom Schrecken ist eure Pünktlichkeit. Steh auf und folge mir. Du bist der Geist kommender Weihnachten, nicht wahr? Der Weihnachten, die dir vielleicht nicht mehr gehören. O Geist der Zukunft, ich fürchte mich vor dir mehr als vor dem Geist der Vergangenheit. Aber ich fühle und weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und da ich hoffe, von nun an ein anderes Leben zu führen und ein besserer Mensch zu werden, so will ich auch deine Gegenwart ertragen und dankbaren Herzens dir gehorchen. Führe mich, wohin du willst. Nein, nein, nein, nein. Also weitere Einzelheiten weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er gestorben ist. Gestern am Weihnachtsabend. Ach was? Was Sie nicht sagen? Ja. Was hat ihm denn gefehlt? Ich hätte wirklich geglaubt, er würde nie sterben. Ja, weiß der Himmel. Zäh genug war er. Was hat er eigentlich mit seinem Gelde angefangen? Keine Ahnung. Mir hat das jedenfalls nicht hinterlassen. Ja, so viel weiß ich bestimmt. Es wird wohl nur eine höchst einfache Beerdigung werden. Ja, das glaube ich auch. Ich wüsste keinen Menschen, der diesem Geizkragen das Geleit gibt. Wie wär's, wenn wir uns freiwillig dazu hergeben? Wenn es was Ordentliches nachher zum Frühstücken gibt, bin ich dabei. Na ja. Aber wie gesagt, zu essen muss ich bekommen, sonst tue ich es nicht. Naja, wenn Sie mitgingen, will ich auch gehen. Und schließlich, wenn ich es mir recht überlege, stand ich ihm wohl doch am nächsten. Was? Wieso? Ja. Jedes Mal, wenn wir uns begegneten, pflegten wir still zu stehen und miteinander zu sprechen. Übrigens, Schlittschuhe laufen Sie wohl nicht. Nein, nein, ich habe anderes zu tun. Wünsche guten Abend. Guten Abend. Geist, jetzt begreife ich. Ich begreife alles. Der unglückliche Mensch, von dem wir sprechen hörten, könnte ich sein. Ich lebte so. Ich lebe so, dass das möglich ist. Ach, gütiger Gott, was ist das? Mich fröstelt, als stünde ich in einer Leichenhalle. Da stehst du, Mensch. Ich kann den Anblick des Toten nicht ertragen, der da starr und stumm unter seinem Laken liegt. Nimm mich hinweg. Mich schaudert. Oh, hilf mir doch. Furchtbar ist der kalte Tod, der hier sein Reich aufgeschlagen. Furchtbar für den Menschen, der nie im Leben einer guten und weichen Regung nachgegeben hat. Was würde er wohl denken, wenn er jetzt ins Leben zurückkehren könnte? Würden alle seine Gedanken wieder um Geld und Geldeswert kreisen? Würde er nur darauf sinnen, Schätze zusammenzuraffen? Sie haben ihm wahrlich nicht genutzt. Da liegt er nun in dem einsamen, dunklen Haus. Nicht Weib noch Kind sind da. Nicht eine Seele, die sagt, er war dann und wann freundlich zu mir. Das will ich nicht vergessen. Geist, das ist ein entsetzlicher Aufenthalt. Bis an mein Ende wird mir diese Stunde in der Erinnerung bleiben. Oh mein Gott, die Totenglocke. Noch ruft sie dich nicht. Hier bleibt noch eine Frist. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Bevor du gehst, hör mich an. Ich bin nicht mehr, der ich war. Nie wieder will ich so sein, wie ich gewesen. Denk an die kurze Frist. Oh, ich weiß, dass du Mitleid mit mir hast. Ich verspreche dir, dass ich von nun an ein anderer Mensch werden will. Dass mein Leben sich anders gestalten soll. Ich will mit wachen Augen und offenen Herzen an der Not meiner Mitmenschen teilnehmen. Ich will die Lehren, welche ich von den Geistern der Vergangenheit und Zukunft erhalten habe, beherzigen. Ich will sie immer, immer vor Augen haben. Das will ich. Ich will diese Lehren beherzigen. Oh, Jakob Marley, ich danke dir und ich danke euch, Weihnachtsgeister. Von ganzem Herzen danke ich euch allen. Die Schatten, die vielleicht in künftigen Zeiten über die Erde wandern, die sollen anders sein, als ich sie gesehen, ja. Dafür will ich sorgen. Ich will es. Ich weiß gar nicht, wie mir ist. So leicht wie eine Feder fühle ich mich und so glücklich, als wenn ich mir einen Rausch angetrunken hätte. Fröhliche Weihnachten wünsche ich allen und ein gutes neues Jahr. Juchhe! Da ist der Napf, aus dem ich die Grütze aß. Hier ist die Tür, durch die Jakob Marleys Geist kam. Und da ist der Stuhl, auf dem er saß. Und dort das Fenster, von dem aus ich die wandernden Geister sah. Ja, ja, es stimmt alles. Es ist alles wahr und wahrhaftig geschehen. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir eigentlich heute haben. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mit den Geistern zusammen war. Ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Ich bin wie ein Kind, aber das schadet nichts. Ich mache mir nichts draus. Es ist mir sogar ganz recht. Ach, Juchhe! Nichts von Nebel und Dunst. Klares, helles, kaltes Winterwetter. So recht ein Wetter, bei dem das Blut in Bewegung kommt und dazu so goldiger Sonnenschein und der Himmel so durchsichtig und die Luft so leicht und rein und alles mit den klaren Glockentönen erfüllt. Hey da, mein Jungchen, was haben wir für einen Tag heute? Nein, nein, du brauchst nicht fortzulaufen. Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Was? Was heute für ein Tag ist, mein Jungchen. Heute? Na, heute ist doch Weihnachten. Also Weihnachten. Ich hab's also noch vor mir. Die Geister haben alles in einer Nacht zustande gebracht. Ja, ja, die können alles, was sie wollen. Natürlich können sie das. Hey da, mein Jungchen. Was wollen sie denn? Kennst du den Geflügelhändler an der Ecke oder vielmehr im Hause vor der Ecke? Na, den will ich doch kennen. Was das für ein kluges Kind ist. Wirklich ein ausnehmend kluges Kind. Sag mal, kannst du mir vielleicht angeben, ob die Gans, nicht die kleine, sondern die große Fette noch im Schaufenster liegt? Die beinahe so groß ist, wie ich selbst bin. Der Junge ist zu prächtig. Ein wahres Vergnügen, mit dem zu sprechen. Jawohl, mein Lämmchen, die meine ich. Oh ja, die liegt noch im Schaufenster. Ja? Na, dann geh mal gleich hin und kaufe sie für mich. So ein dummer Witz. Nein, nein, ich spreche ganz im Ernst. Geh hin und kaufe sie für mich. Der Ladenbesitzer soll sie gut verpacken und meinem Schreiber Bob Cratchit schicken. Nein, warte, ich werfe dir lieber einen Zettel mit der Adresse hinaus und 10 Schilling. Den Rest des Geldes darfst du dann für dich behalten. Schön, ja, schön, schön. Juhu. Ja, lauf, lauf, mein Jungchen. Ja? Oh, verzeihen Sie, ich hoffe nicht zu stören. Bitte treten Sie näher. Sie sind der Beauftragte der Armenhilfe, der mich gestern in meinem Büro aufsuchte, nicht wahr? Ganz recht, Mr. Scrooge. Ich hätte nie gewagt, Sie noch einmal zu bemühen, wenn nicht die Umstände... Aber bitte, bitte, verehrter Herr, wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Zigarre gefällig? Oh, danke vielmals, ich rauche nicht. Oh. Die Sache ist die... Die Bemühungen unseres Instituts haben nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Hm. Die Menschen heutzutage scheinen an alles eher zu denken als an ihre Pflicht zur Nächstenliebe. Mhm. Es sind wohl kleinere Beträge für die Unterstützung der Bedürftigen eingegangen, aber die Gelder reichen nicht aus, um auch nur die allerdringlichste Hilfe zu leisten, geschweige denn... Und da dachten Sie an mich? Ja. Ich entsann mich Ihrer, weil ich gestern den Eindruck gewann, als ob Sie sich's noch einmal überlegen wollten. Überlegen? Da gibt's doch nichts zu überlegen. Ja, ich weiß, dass Ihnen mein Name keine angenehme Erinnerung zurückruft. Oh. Gestatten Sie mir, dass ich Sie um Verzeihung bitte. Und wollen Sie mir vielleicht erlauben, die Hälfte meines Barvermögens Ihrem Institut zu überschreiben? Wie? Ich stelle Ihnen die Vollmacht für meine Bank noch heute zu. Aber nur möchte ich Sie bitten, die Stiftung als anonym zu betrachten. Ja, aber... Herrgott im Himmel, lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst? Ich bitte sehr darum. Ja, aber... Nicht einen Pfennig weniger. Ich habe manches rückständige Schärflein zu geben, das können Sie mir glauben. Also, nicht wahr? Sie sind so freundlich. Ja, aber... Mein lieber Mr. Scrooge, ja. Ich möchte... Ja. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich für solche Freigebigkeit... Aber bitte, bitte sagen Sie kein Wort weiter darüber. Und bitte vergessen Sie meine gestrige Grobheit. Aber natürlich, selbstverständlich, sehr gerne. Nun, dann danke ich Ihnen. Ich danke Ihnen herzlich auf das Allerherzlichste im Namen der Armen und wünsche ein frohes Weihnachtsfest. Dasselbe wünsche ich Ihnen. Leben Sie wohl, Mr. Scrooge. Gott vergelt's Ihnen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Mr. Scrooge. Hören Sie mal, Cratchit. Was soll denn das heißen, dass Sie so spät kommen? Es tut mir sehr leid, Mr. Scrooge. Ich komme allerdings zu spät. Ja, das tun Sie. Jawohl, Sie haben sich verspätet. Kommen Sie mal gefälligst hier dicht zu mir her. Es ist ja nur einmal Weihnachten im Jahr. Hm. Es geschieht ja nur einmal und soll gewiss nicht wieder vorkommen. So. Wir haben gestern ein bisschen Weihnachten gefeiert, Mr. So. Scrooge. Und nun will ich Ihnen mal was sagen, mein Freundchen. So geht das nicht weiter. Das dulde ich nicht länger. Und darum... Oh, verzeihen Sie mir. Und darum gebe ich Ihnen von heute an mehr Gehalt. Oh. Fröhliche Weihnachten, Bob. Ich wünsche Ihnen ein fröhlicheres Weihnachten, als ich es Ihnen bisher bereitet habe. Ich gebe Ihnen Gehaltszulage und will versuchen, Ihnen die Sorgen für die Kinder zu erleichtern. Wollen Sie mein Teilhaber werden? Aber, Mr. Scrooge... Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir wollen das heute Nachmittag bei einem guten Glas Punsch, einem richtigen, ordentlichen Weihnachtspunsch, in aller Ruhe miteinander besprechen. Und nun, Bob, holen Sie mal erst noch einen großen Eimer Kohlen und legen Sie ordentlich nach, bevor Sie einen Federstrich tun. Mr. Scrooge! Scrooge war noch besser als sein Wort. Er tat, was er sagte, und unendlich viel mehr. Er wurde ein so guter Freund, Arbeitsherr und Mensch, wie man ihn nur in der guten alten Stadt oder in irgendeiner anderen guten alten Stadt, einem Städtchen oder Flecken in der guten alten Welt zu finden vermochte. Manche Leute lachten, als sie diese Veränderung an ihm wahrnahmen, aber er ließ sie lachen und kehrte sich nicht daran. Denn er war klug genug, um zu wissen, dass auf diesem Erdball nie etwas Gutes geschehen ist, ohne dass nicht gewisse Leute zu Anfang darüber gelacht hätten. Und da er wusste, dass solche Menschen irgendwie blind waren, so fand er es ebenso gut, wenn sie ihre Augen zum Grinsen verzogen, wie wenn sie diese Krankheit in noch weniger anziehenden Formen zeigten. Sein eigenes Herz lachte, und das genügte ihm. Er hatte keinen weiteren Verkehr mehr mit Geistern, lebte aber fortan nach dem Grundsatz völliger Enthaltsamkeit, und man sagte ihm stets nach, dass er wisse, wie man Weihnachten feiern müsse, wenn überhaupt ein lebender Mensch dieses Wissen besitze. Oh, ließe sich das doch auch wahrheitsgemäß von uns, und zwar von uns allen, sagen. Und so spreche ich, wie Tiny Tim, Gott segne uns alle und jeden besonders.